Händen, Wetterhütchen in den Händen. Der Trieb hat sich verfolgt, hat sich gejagt, doch die arme Unschuld wurde nicht gefragt. Renne weiter, renne dazu, lauf um dein.